willst einen Ruf, ja dann hol ihn. 2-0 durch K.O.-Sieg. Block oder Buch, gib's ja Ruch und ich roll ihn. Dann hab ich meine Ruhe und bin Stony, Homie. Ich bin Karlsruhe's one and only. Gruß an die Haters und Crew, fuck the police. Tu, gib doch zu, dass du's pumpst und mein Flow liebst, wo real. Die Straßen fühlen den Sound. Ich hör, du hatest auch und regst dich über Haze auf. Wenn du von zu Hause aus behauptest, dass ich lüge, geh raus, Digga. Ich bin mit nem Viertelpferd raus. Frag die Typen, die Tüten verkaufen. Und frag die Typen, die drüber stehen auf. Du hast dich verlaufen in Karlsruhe City. Statt Zigarren und Gemälde gibt's Gras und Graffiti, Straßenschickimicki mit Andro und Niggi. Doch es hat nichts mehr von Spaß mit nem Schlagstock, ja Sippi. Penny Parkplatz an der Mann, die Straße pumpen Biggie. Meine Mucke nennt sich A-Sekunden warten und ich gib ihn. Soundtracks und den Film, weil die Camps bereits am Block sind. Gib mir keinen Kopf, fick die Laterne, wirf das Spotlicht. Dai mi Seza, dai mi Mate, dai mi Papers, OCB. Lass mal einen drehen, bevor ich dir erzähle, was mich quält. Alle reden von der Szene, doch ich seh, dass da nichts geht. Rarität, Hase, denn mein Name steht für Qualität. Ich geb ihm, was ihm fehlt, und damit geh ich durch die Decke. Ich hol ein Zehner Hazy um die Ecke und ich schmeck es. Misch es in meinem Heftle, denn ich steck es in die Texte. In meinem Viertel geht das Beste, unverwechselbare Äste. Kein Gestrecktes, weil es rettet in den ewig langen Nächten. Die Päckchen sind hier für die meisten eh noch kein Verbrechen. Ich bin Haze, Hater checken's und sie brechen zusammen. Ich lächel sie an, entspannt. In der Fresse ein Blank. Ich rap nicht erst seit gestern, sondern echt ziemlich lang. Ich bring das Beste vom Südwesten und die Tracks an den Mann. Du kennst uns verdammt und dennoch sind wir immer unerreichbar. Bei uns bleibt der Chip in der Cypher ganz einfach.